Der Generationenvertrag kommt ins Rutschen. Nach dem Zweiten Weltkrieg ging die Rechnung noch auf. Die Rente eines Rentners wurde im Schnitt von 6 arbeitenden Menschen erwirtschaftet. Die Rentenbeiträge waren relativ gut zu stemmen, weil sich die Last der Rentenzahlungen auf viele Schultern verteilte. Im Jahr 2021 hingegen gab es in Deutschland nur noch rund 39 Millionen Versicherte, die einzahlten, aber etwa 18 Millionen RentnerInnen, die Geld bekamen. Statistisch gesehen finanzieren heute also nur noch rund 2 LohnempfängerInnen gemeinsam einem Menschen die Rente. Der Generationenvertrag funktioniert also nicht mehr so einfach, weil sich das Verhältnis zwischen zahlenden und empfangenden Menschen verschoben hat. Dabei zieht eine Gruppe den kürzeren, arbeitende Menschen unter 65. Um die Rente allein mit dem oben beschriebenen Umlageverfahren nach altem Muster bezahlen zu können, müssten Angestellte schon heute weit mehr als 18,6% ihres Gehalts in die Rentenkasse einzahlen. Das würde Unternehmen und Arbeitende überfordern. Denn Menschen müssen ja von ihrem Lohn auch noch anderes bezahlen als die Renten der Alten, Miete zum Beispiel oder Krankenversicherung, Essen und Steuern. So funktioniert es also nicht. Doch so komplex das Rentensystem im Detail ist, so überschaubar ist die Zahl der Schrauben, an denen die Politik drehen kann, um auf das verschobene Verhältnis zwischen Einzahlenden und RentnerInnen zu reagieren. Renten absenken, Menschen länger arbeiten lassen, mehr Menschen in die Rentenkasse einzahlen lassen oder mehr Steuergeld in die Kasse werfen. Alle Maßnahmen haben etwas gemeinsam. Keine von ihnen bringt Stimmen bei der Bundestagswahl. Das Märchen von den Haltelinien. Um die Wirklichkeit irgendwann der Wunschwelt ihrer Wählerschaft anzupassen, hat die Politik Haltelinien festgelegt. Demnach darf der Beitrag zur Rentenversicherung nicht höher steigen als 20%. Okay, wenn die Einnahmen hier gedeckelt sind, dann müssten doch die Ausgaben sinken, sprich RentnerInnen auch weniger Geld bekommen, richtig? Im Prinzip ja. Aber auf die Stimmen von über 20 Millionen RentnerInnen möchte bei Wahlen niemand verzichten. Außerdem haben diese Menschen während ihres Berufslebens ja ihrerseits Rentenbeiträge in dem Vertrauen gezahlt, dass ihre Rente sicher sei. Deswegen hat die letzte Bundesregierung eine zweite Haltelinie festgelegt, die im Kern eine Mindesthöhe für Renten festschreibt. Das Rentenniveau darf nicht unter 48% sinken. 48% wovon? Das ist eine für viele unschöne Überraschung. Dazu später mehr. Nur so viel vorweg. Keine 48% von eurem letzten Gehalt. Okay, aber wenn zum einen gedeckelt ist, was arbeitende Menschen einzahlen, zum anderen aber die Renten nicht unter ein bestimmtes Niveau sinken sollen, dann wird doch das Geld hinten und vorn nicht reichen. Dann müssten doch alle wenigstens länger arbeiten, damit alle mehr einzahlen und weniger rausholen, oder? Im Prinzip ja. Eine Verlängerung der Lebensarbeitszeit würde das Verhältnis zwischen Einzahlenden und RentnerInnen wieder in die richtige Richtung verschieben. Aber der Slogan »Arbeiten bis 70« wäre politischer Selbstmord. Mit dieser Forderung mag daher bisher niemand in den Wahlkampf ziehen. Aktuell beginnt die gesetzliche Rente planmäßig mit fast 66 Jahren. Unser Arbeitsleben verlängert sich in den nächsten Jahren in kleinen Schritten, bis dann, Stand Sommer 2023, ab 2031 das gesetzliche Renteneintrittsalter lediglich bei 67 Jahren liegen soll. Schon die Rente mit 67 war ein Kampf, aber sie zeigt Wirkung. Seit ihrer Einführung 2012 arbeiten die Menschen hierzulande deutlich länger. 2011 gingen nur 44% der Menschen zwischen 60 und 65 einer Erwerbstätigkeit nach. 2021 waren es schon 61%. Auch von den über 65-Jährigen arbeiten immer mehr. Mittlerweile gibt es unter den Industrienationen der OECD nur eine Handvoll Länder, in denen ein höherer Anteil der alten Menschen arbeitet. Ein wichtiger Faktor für diese Entwicklung ist, dass Menschen schlicht weniger Rente bekommen, wenn sie vor dem gesetzlichen Renteneintrittsalter in Rente gehen. Dieser wachsende Anteil arbeitender älterer Menschen, die dann in der Regel auch Rentenbeiträge zahlen, dürfte ganz erheblich dazu beitragen, dass das Rentensystem nicht noch schlechter dasteht.